Kundgabe 3745. Empfangen durch Bertha Dudder am 17.04.1946. Geist der Wahrheit. Vom Geist der Wahrheit könnet ihr nie Unwahrheit entgegennehmen. Der Geist der Wahrheit aber ist der Geist aus mir. Und dieser wird immer wirken, wo des Menschen Wille mir zugewandt ist, wo der Mensch das Gute anstrebt, er also in meiner Ordnung von Ewigkeit sich einzufügen bemüht ist. In diesem wird mein Geist tätig, jedoch in seiner Wirksamkeit verschieden, je nach dem Reifegrad seiner Seele. Doch eines ist gewiss, dass er von meinem Geist in sich niemals falsch belehret wird, so wie es sich um Dinge handelt, die ihm zur Erlangung der Seelenreife dienlich sind. Immer werde ich durch meinen Geist den Menschen zu mir ziehen, der mir keinen Widerstand entgegensetzt, durch mir abgewandten Willen. Also wird mein Geist ihm das Wissen vermitteln, das allein zu mir hinführt. Es wird das Denken jener Menschen in die rechte Bahn gelenkt. Er wird der Wahrheit näher kommen. Er wird bei recht geführtem Lebenswandel, der also ein Anstreben des Guten bezeugt, stets gedanklich mich anerkennen als Schöpfer und Vater von Ewigkeit. Und er wird sich getrieben fühlen, das zu tun, was er als meinen Willen erkennt, weil mein Geist ihn dazu anleitet, weil ich selbst ihm gedanklich den Weg weise zu mir, in der Erkenntnis seines Willens, der zur Höhe strebt. Und so wird kein Mensch, dessen Ziel ich bin, wenngleich unbewusst, in die Irre gehen, so sein Wille das Gute anstrebt. Nur kann der Grad des Wissens mehr oder weniger hoch sein. Es kann seine Erkenntniskraft noch schwach entwickelt sein, entsprechend der Emsigkeit seiner Seelenarbeit, also des bewussten Gestaltens seines Wesens nach meinem Willen. Er kann nachlässiger dieser Arbeit nachkommen, doch mein Geist wird ihn stets recht belehren. Das heißt, er wird es stets fühlen, was Recht und was Unrecht ist. Er wird niemals das Unrechte für Recht ansehen, also unklaren Wissens sein über meinen Willen. Das tiefere geistige Wissen aber kann ihm erst zugeführt werden durch meinen Geist nach Erlangung einer bestimmten Seelenreife, weil die Seele fähig sein muss, ein solches Wissen entgegenzunehmen und es zu verstehen, um es dann den Sinnen des Menschen zu übermitteln. Und diese Fähigkeit erreicht sie durch bewusste Arbeit an sich, durch unausgesetzte Liebetätigkeit. Dann wird ihr alles verständlich erklärt, was sie zuvor nur empfindet und also glaubt. Sie dringt ein in die ewige Wahrheit, weil ich selbst nun durch meinen Geist in ihr wirken kann. Und mein Geist wird ihr Wissen vermehren und sie beglücken. Denn die Wahrheit, von meinem Geist dem Menschen zugeführt, ist ein kostbares Gut. Es ist geistiger Reichtum, der unvergänglich ist und der Seele das ewige Leben sichert. Denn es führt zu mir, der ich die ewige Wahrheit selbst bin. Amen.